lieber Zeit dir, denn das Leben um meid Verschwendung flieh den Tod. Achte dem Mammon, um zu geben, vergiss nur nie, dir gehört nichts. Du bist geschenkt zu konzentrieren, um ganz zu schwingen mit der Welt. Es gibt so vieles zu ergründen, um drauf zu bauen, grundsolid. Es ist der Auftrag eines jeden, zu singen, überzeugt sein Lied. Es ist der Auftrag eines jeden. Taste aller Melodien, dem schönen, schrägen, schrillen Klang, fügt sich dann alles so zusammen, dass man sich nie dran satt hören kann. Nimm lieber Zeit dir, denn das Leben um meid Verschwendung flieh dem Tod. Achte den Mammon, um zu geben, vergiss nur nie, dir gehört nie. Ist geschenkt zu konzentrieren, um ganz zu schwingen mit der Welt. Es gibt so vieles zu ergründen, um drauf zu bauen, grundsolid. Es ist der Auftrag eines jeden, zu singen, überzeugt sein Lied. Es ist der Auftrag eines jeden. Cluster aller Melodien, dem schönen, schrägen, schrillen Klang, fügt sich dann alles so zusammen, dass man sich nie dran satt hören kann. Es ist der Auftrag eines jeden, zu singen, überzeugt sein Lied. Es ist der Auftrag eines jeden, zu singen, überzeugt sein Lied.